Dein Kopfkissen zerrissen, Fotos weggeschmissen, deine Briefe verbrannt, nichts hängt mehr an der Wand. Bist raus aus meinem Leben, vergess ich dich dann eben. Ich brauch dich nicht, ich will dich nicht. Dein Parfum, das ist verpufft, nach Nikotin riecht jetzt die Luft. Das Bett verkauft, den Sekt verbraucht. Aus der Wohnung ausgezogen, dich am Telefon belogen, schlechte Witze gemacht, über mich selbst gelacht. Mir geht es wieder gut, ich bin vollkommen von dir los, vogelfrei und namenlos. Ich krieg das wieder hin, du bist nicht mehr in mir drin, weil ich hart im Nehmen bin. Mir geht es wieder gut, es ist nicht mehr wie es war, das gefällt mir ausgezeichnet, wunderbar. Deine Schwächen verraten, mit anderen Frauen geschlafen, deine Kette versenkt, deine Songs verschenkt, kann wieder feste Nahrung essen, hab dich endgültig vergessen, die Albträume sind weg, mein Leben ist perfekt. Mir geht es wieder gut, ich bin vollkommen von dir los, vogelfrei und namenlos. Ich krieg das wieder hin, du bist nicht mehr in mir drin, weil ich hart im Nehmen bin. Mir geht es wieder gut, es ist nicht mehr wie es war, mir geht's wunderbar. Mich total besoffen, an dein Fenster gekrochen, dich vollgeflammt, wieder mit dir gepennt. Wieder gut, ich bin vollkommen von dir los, vogelfrei und namenlos. Ich krieg das wieder hin, du bist nicht mehr in mir drin, weil ich hart im Nehmen bin. Mir geht es wieder gut, ich bin vollkommen von dir los, vogelfrei und namenlos. Ich krieg das wieder hin, nicht mehr in mir drin, weil ich hart im Nehmen bin. Mir geht es wieder gut, es ist nicht mehr wie es war, das gefällt mir ausgezeichnet, wunderbar.